نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أرسله الله رحمة للعالمين وهدى وبشرى لمن أراد من خلقه أن يستقيم، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ما بعد، مولاي شيخ الإسلام إسلام شو موصى شو موصى الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمام الله ستسكنيني بالنسبة لي أقصد يعني هم اللي قاعد إذا كسر يشوف ولا نسيم ويش كاتب فصله. Und ich bezeuge, dass es keine Anbetungswürde in Gottheit gibt, außer Allah, der Allmächtige, der die Himmel und die Erde in 6 Tagen schuf. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam der Gesandte und Prophet Allahs ist. Der, der mir teurer ist als mein Vater, meine Mutter und meine Seele, hat sich mit Überbringung der Botschaft Allahs abgemüht, bis sie in der Tod ereilte. Und Allahs wurden gefallen auf die rechtgeleiteten Khalifaten, Abu Bakr al-Siddiq, wa Umar al-Khattab, wa Uthman al-Affan, wa Ali ibn Abi Talib, und all diejenigen, die ihnen folgen, bis kommende Stunde. Das Thema heute teilt sich in 2 Bereiche. Ein Bereich, wir machen heute kurz eine kurze Abhandlung über die 4 Haram-Monate. Das Jahr geht ja zu Ende. Es fängt ein neues islamisches Jahr. Eigentlich die Raketen, die die Muslime alle geballert haben, am ersten Silvester, sie hätten sie eigentlich für den ersten Muharram bewahren sollen, aber wenn der Muslim sein Leben lebt und er weiß nicht vorne und hinten, wo er dran ist, dann ist das eigentlich sehr schlecht. Wir wollen heute über diese Monate reden. Nachdem wir diese Abhandlung inshallah abgeschlossen haben, werden wir inshallah eine Ermahnung hören. Wir wollen ein bisschen hören, wie ist es, wenn der Mensch stirbt, was passiert danach. Dazu kommen vielleicht 2 oder 3 Geschichten. Ich hoffe heute, weil eigentlich das, was ich heute vorbereitet habe, ein junger Mann oder eine junge Frau, kann ja auch sein, hat mir eine Mail geschrieben auf unserer Seite, mit den Worten voller Schmerz. Und er sagt so, die Sünden haben ihn umkreist von allen Seiten und er weiß nicht weiter. Das Herz ist ziemlich schwach geworden. Und dann habe ich gesagt, ich könnte mich auch einreihen zu diesem jungen Mann, denn wahrlich, die Herzen wirklich sind schwach. Wir sind, ja, heute habe ich das gemerkt, gestern, gestern haben wir in der Moschee, wir waren über 20 Leute, die sich alle gegenseitig versprachen, wir treffen uns morgen bei Fajr in der Moschee. Und doch sind vielleicht am Ende nur 6 oder 7 Jugendliche gekommen. Und dann habe ich gesagt, subhanallah, bestimmt der ein oder andere hat sein Wecker gehört. Er hat seine Augen aufgemacht. Und er wollte. Aber der Iman war so schwach in seinem Herz, dass er das Handy zur Seite gelegt hat und er hat weiter geschlafen. Vermöge Allah subhanahu wa ta'ala, ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass dieser Tag heute, inshallah, uns in Erinnerung bleibt. Und die Geschichten, die wir inshallah gleich auch hören, dass sie uns auch im Gedächtnis bleiben, inshallah. Wir fangen an, inshallah, erstmal mit diese 4 Monate. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, in Surah 9, das ist Surah al-Tawbah, sagt er im Vers 36, Inna iddat al-shuhur inda Allah, ithna ashar shahran fi kitabillah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, die Monate bei Allah subhanahu wa ta'ala sind 12. Fi kitabillah, also die sind erwähnt im Buch Allahs. Was? Yawma khalaqa as-samawat wal-ard. An jenem Tag, wo er Himmel und Erde erschuf. Aber hier ist eine Istisna. Minha arba'atun hurum. Unter diesen 12 Monate gibt es 4, die hurum sind. Was heißt hurum? Hurum, das heißt, in denen Sünden zu machen, ist so schlimm, wie zum Beispiel in Ramadan oder in Muharram oder in Dhulqa'dah. Wenn du da eine Sünde machst, ist die Sünde doppelt und dreifach größer, als wenn du die in anderen Monaten machst. Wir sagen nicht zu den Leuten, das machen wir in einem anderen Monat. Aber die Sünde ist da größer. Deshalb heißen die Muharram, das heißt, die Sünden sind hier Haram. bestimmte Handlungen sind untersagt. Vier. Und bevor ich dann weitergehe, wir haben ja letzte Woche oder glaube ich die Woche davor die 12 Monate im Islam gelernt. Kann uns jemand kurz daran erinnern? Die 12 Monate im Islam. Ich meine nicht Januar, Februar, ne? Wir haben sie erwähnt. Muharram, ja. Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Thani, Shaban, Rajab, Shaban, Ramadan. Rabiul Awwal, Rabiul Thani. Manche sagen sogar Rabiul Awwal, Rabiul Akhir. Rabiul Thani nicht in Zafir, Rabiul Awwal. Manche sagen Rabiul Akhir, aber du hast übersprungen. 2 Monate vorher. Jumad al-Ula, Jumad al-Thaniya. Mach weiter, dann kommt. Rajab, Shaban, Ramadan, Shawwal, Dhul Qida, Dhul Hajjah. Barakallahu fiik. Also für unsere Schwester noch einmal, die 12 Monate im Islam sind nichts anderes als diese. Wir fangen mit Muharram, das ist sozusagen der Januar. Safar, das ist der 2. Monat. Der 3. Monat ist Rabi'ul Awwal, Rabi'ul Thani, oder Rabi'ul Awwal, Rabi'ul Akhir. Dann kommt Jumad al-Ula, Jumad al-Thaniya oder Jumad al-Ula und Jumad al-Akhira. Dann kommen diese gesegneten Monate von Rajab, Sha'ban und Ramadan. Und dann ist es ganz leicht. Nach Ramadan kommen ja diese 6 Tage, also von was? Von Shawwal, Dhul Qa'da und Dhul Hijjah. Es ist eigentlich eine Ehre, wenn man die kennt. Ich will es, weil es ist ein. Es ist wirklich heute als junger Mann, du kannst Mathe und du kannst das und du kannst das. Und jemand fragt dich nach 12 Monaten in deiner. 12 Monate, die sind so einfach und du kannst nicht antworten. Und die im Heiligen Haus waren, haben sie gesehen, diese blassen Gesichter, als Abu Hussein diese Frage gestellt hat und alle, was will er von uns? Gibt es überhaupt andere Monate? Subhanallah. So, jetzt nehmen wir ein Hadith über Rasul Salaf. Er sagte, das Jahr besteht aus 12 Monaten. Darunter gibt es 4, die Muharram sind, also Haram sind. 3, die kommen hintereinander und einer steht allein. Welche sind das? Dhul-Qa'da, Dhul-Hijjah und Muharram. Das sind die 3 Monate, die hintereinander kommen. Ihr wisst ja, mit Dhul-Qa'da fangen wir schon die Vorbereitungen an. Al-Hajj, da kommt Zil-Hijjah, die Zeit von Al-Hajj, und Muharram, da kommt Ashura und so. Also diese 3 Monate. Und was noch? Sha'ban. Also Sha'ban ist dieser Monat. Und Ramadan hat ja sowieso eine ganz andere Vorzüglichkeit als die anderen Monate. Warum heißt das Muharram? Hier sagten, um zu bestätigen, ja sogar klar zu, deutlich zu machen, dass die Sünde in dieser Zeit Haram ist. Natürlich in anderen Monaten auch, aber hier ist die Sünde doppelt. Genauso, wenn du in Hajj gehst und dort Sünde machst, wal-iyazu billah, dann wirst du dafür doppelt und dreifach bestraft, als wenn du die hier machst, Kollegen. So, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Ihr solltet euch in diesen Monaten keine Schatten zufügen. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. In diesen 4 Monaten, diese bevorzugten Monaten solltet ihr euch gut tun. Was? Allah gedenken. Koran lest. Wer in der Lage ist, soll zur Hajj gehen. Wer in der Lage ist, soll fasten. Wer in der Lage ist, soll Sadaqat geben. Wer in der Lage ist, soll mehr Birr al-Walidain machen. Wer in der Lage ist, soll Frieden unter Bruder stiften. Wer in der Lage ist, soll in der Moschee irgendwas machen. In diesen Monaten tut man sich Gutes. Subhanallah. Und ein Mann, der hier in dieser Moschee sehr aktiv war, starb. Ihr habt das ja alle mitgekriegt. Guck mal, er starb in diesem gesegneten Monat. Subhanallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala seine Seele gnädig sein. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala seine guten Taten annehmen und die schlechten vergeben. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala hat gewählt. Zum Beispiel, er hat gewählt von den Engeln Gesandten. Ihr kennt, wen ist an den Gesandten entsandt worden? Jibril a.s. um die Botschaft an die Propheten zu entsenden. Allah subhanahu wa ta'ala hat von den Menschen Propheten ausgewählt. Allah subhanahu wa ta'ala hat von den Worten, von dem, was gesprochen wird, sein Buch ausgewählt. Deshalb, wenn du hörst, wenn die Leute sprechen, sagen, die wahrhaftigsten Worte sind was? Die Worte Allahs. Und er wählte aus der Erde die Moscheen. Die Moscheen auf der Erde sind der beste Ort auf der Erde. Nicht, und von den Monaten hat er gewählt Ramadan und die vier Monate, die verboten sind. Welche sind das? Dhul Hijjah. Wir fangen mit einem vorher. Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Muharram und noch einer? Sha'ban. Oh. Und er wählte aus den Tagen, welchen Tag? Freitag. Und von den Nächten? Laylatul Qadr. Also Allah, es gibt Tage, aber es gibt Tage, die sind anders als diese Tage. Es gibt Monate, die haben eine andere Stellung als andere. So ist das eingestuft bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und in Surat al-Hajj, das ist Surah 22, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Allah wählt von den Engeln und von den Menschen Propheten, also Gesandte. Dann sagt hier Rasulullah, ihr solltet diese Tage und das, was Allah subhanahu wa ta'ala geehrt hat, ehren. Das, was bei Allah subhanahu wa ta'ala eine höhere Stellung hat, sollte der Mu'min, der Religion hat in seinem Herz, soll diese Tage ehren. Ramadan ehren. Muharram ehren. Aber, guck mal, subhanallah, yani ich lass mich kurz nur mal auf diese Sache gehen. Wenn ich überlege Ramadan, ne? Wenn du siehst diese gute Zeit, die ganzen Leute gehen in die Moschee und beten und fasten und sogar Qiyam al-Layl. Er ist sogar bereit, in der Nacht aufzustehen und zu beten. Ramadan ist zu Ende. Ist der Bruder verreist? Ist er ausgewiesen worden? Wurde er verbannt vom Land? Nein, für ihn ist die Zeit der Erde vorbei. Guck mal das. Wenn jetzt einer von euch arbeiten würde, 3-4 Monate bei einer Firma, am Ende dieser 3 Monate kommt der Chef und sagt, hören Sie mal, Sie haben 3.000-4.000 verdient. Du nimmst dieses Geld und verbrennst es. Die würden alle sagen, ja, irgendwas stimmt aber ihm nicht, oder? Und genau so machen diese Leute mit ihren Taten. Er tut diese Taten und gerade wenn er fertig ist und er hätte eigentlich die Belohnung dafür bekommen können, hat er alles kaputt gemacht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und das ist ein Aufruf an die Mu'minin, an diejenigen, die Iman haben, möge Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir zu ihm hören. ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Allahu Akbar. Das ist so, wer die göttlichen Riten ehrt, das ist ein Ausdruck der Frömmigkeit des Herzens. Subhanallah. Wer die Riten des Islams, das Schlachten, Eid al-Adha, Eid al-Fitr, das Fasten. Wer das ehrt, ist es ein Ausdruck der Frömmigkeit des Herzens. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surah 22, Vers 32. So, für Shahr al-Muharram, dieser Monat, der jetzt kommt, gibt es einen besonderen Tag. Das heißt, Ashura. Ganz kurz die Geschichte. Rasulullah, als er zu Medina gekommen ist, hat er vorgefunden, dass die Juden einen Tag gefastet haben. Rasulullah hat gefragt, warum? Er hat gesagt, das ist ein Tag, an dem Allah subhanahu wa ta'ala Moses gerettet hat und der Volk Israel, hat von Pharao. Musa hat diesen Tag aus Dankbarkeit für Allah subhanahu wa ta'ala gefastet. Jetzt kommt der Prophet Muhammad s.a.w. und sagt, wir haben mehr Anrecht auf Musa als sie. Warum? Weil wir ihm folgen. Das Richtige, was da von ihm gekommen ist. Also hat er gesagt, fastet diesen Tag. Jetzt damit wir sagen, was bringt mir dieser Tag zu fasten? Dieser Tag bringt, dass die Sünden von einem Jahr gelöscht werden. Jetzt stopp, damit das hier geklärt wird. Der Imam ibn Taymiyyah und Imam al-Nawawi haben Folgendes gesagt. Haben gesagt, hier werden nur die kleinen Sünden vergeben, nicht die großen. Die großen Sünden möge Allah subhanahu wa ta'ala sie vergeben. Da brauchst du eine richtige Tauba. Da brauchst du eine richtige Rückkehr zu Allah subhanahu wa ta'ala. Da musst du der Flagge der Ergebenheit zeigen. O Allah, ich habe deine Grenzen übertreten. Vergib mir, nimm mich an. Also ist es eine gute Sache. Und haben wir kleine Sünden? Bestimmt. Lässt dann Unrecht da, weil er so will. Und Rasulullah sallam sagt, wie bei Abu Huraira berichtet, مسلم هات بريفات افضل الصيام بعد رمضان شهر الله الحرام. Das beste Fasten nach Ramadan ist das Fasten in diesem Monat Muharram, in dem ersten Monat im Jahr. Jetzt hast du gehört, was ich gerade gesagt habe? Shahrullah. Warum ist der Monat Allahs? Warum wird dieser Monat mit dem Monat Allahs genannt? Hier sagen die Gelehrten, um die Ehre dieses Monats zu deutlich zu machen. Der Monat Allahs subhanahu wa ta'ala. So, jetzt gehen wir nur ganz kurz. Darf man das fasten, wenn das jetzt Samstag kommt oder so? Die Gelehrten haben gesagt, es gibt ein Hadith von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dass er verboten hat, dass wir am Samstag fasten. Es ist ein Verbot. Jetzt kann man, und das ist Sunnah, den 9. und den 10. zu fasten. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kurz bevor er starb, hatte Folgendes gesagt. Hatte gesagt, sollte ich leben, nächstes Jahr werde ich den 9. und den 10. fasten. Die Gelehrten haben daraus entnommen, haben sie gesagt, wer jetzt in Ashura fasten sollte, sollte den 9. und den 10. fasten. Warum? Weil der Rasulullah hatte die Absicht, diese zwei Tage zu fasten. Jetzt manche Gelehrte haben versucht, Fiqh, warum ist das gut? In Imam al-Nawawi hat Folgendes gesagt. Hat gesagt, es ist gut, den 9. und den 10. zu fasten, weil manchmal kommt es so vor, als zum Beispiel vielleicht der 9. am Freitag ist. Dann fastet man Freitag und Samstag zusammen, dass es nicht allein ist. Und so zu sagen, der Zweifel beseitigt werden. Wallahu a'lam. Das ist in Kürze eine Abhandlung über diese Monate, inshallah. Und es gibt sogar eine Aussage über Imam Ahmed, rahimahullah, hat er gesagt, dieser Tag von Ashura ist der Tag, an dem Allah subhanahu wa ta'ala Nuh gerettet hat. Und dieser Hadith wird als richtig eingestuft. Und er hat diesen Tag als Dankbarkeit gefastet. Also ist das sozusagen an uns weitergegeben worden. Ich denke, wir sollten jetzt inshallah damit beenden und mit unserem Thema inshallah anfangen. So. Wir haben ja gesagt, dass der Mensch, der Yawm al-Qiyamah gerettet werden will, und er will, dass sein Gesicht Yawm al-Qiyamah am Dach der Aufstehung strahlt, soll Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber Taqwa vollziehen. Und wir haben in mehreren Vorträgen erklärt, was Taqwa ist. Manche sagen im Koran, in der Übersetzung, Furcht. Aber wir haben gesagt, die Taqwa ist viel mehr als das. Die Taqwa ist sozusagen das Weglaufen vom Höllenfeuer. Die Taqwa hat jemand erklärt, als würdest du dich mit so einem Ridar sozusagen ein Kleid bekleiden, der dich vom Höllenfeuer rettet. Abu Huraira radiallahu anhu wurde gefragt, was ist die Taqwa? Hat er gesagt zu dem Mann, bist du einmal in einem Wald oder in einen Garten gegangen, in dem viele Pflanzen mit Dornen waren? Sagte er, hat er gesagt, wie bist du denn gelaufen? Hat er gesagt, ich habe immer nach links und rechts geguckt, damit ich nicht von den Dornen gestochen werde. Hat er gesagt, das ist die Taqwa. Also, das ist die Taqwa. Und die Tage vergehen und die Nächte vergehen. Wallahi azim, wenn ich überlege, letztes Jahr saßen wir hier, Silvester. Wisst ihr noch, wir saßen hier. Das Jahr ist schon zu Ende. Die Tage vergehen. Und der Mensch, mit jedem Tag, mit jeder Sekunde, die vergeht, näherst du dich deinem Schöpfer, Allah subhanahu wa ta'ala. Näherst du dich diese Benommenheit des Todes, die Trunkenheit des Todes, unter der wer gelitten hat? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er ist ein Prophet. Er hatte einen Behälter von Wasser neben sich. Und er hat ein Stück, nasses Stück genommen und hat es auf sein Gesicht gelegt. Und er sagte, La ilaha illallah, bei Allah, die Trunkenheit des Todes ist unerträglich. Da kommt dieser Moment. Hast du dir mal gewünscht, einen schönen Tod zu haben? Viele von uns leben ihr Leben, als käme es kein Morgen. Und wir, wir hören, der Junge ist gestolpert, Genick gebrochen. Der im Krankenhaus ist gestorben. Und subhanallah, die Situation im Leben kann sich von heute auf morgen in Sekunden verändern. mitgekriegt, dass ich ausgerutscht bin. Voll auf dem Rücken. Wer denkt, dass sowas passiert? Du stehst morgens auf, beabsichtigst, in den Moschee zu gehen und auf einmal in einer Sekunde, Wallahi, ich habe gar nicht gemerkt, wie ich da ausgerutscht bin. Und auf einmal liegst du da im Bett, du kannst dich nicht bewegen. Jede Bewegung ist so schmerzhaft. Stell dir mal vor, du hättest dein Genick gebrochen. Stell dir mal vor, du hättest irgendwas an der Wirbelsäule. Und die Ärzte würden dir sagen, es tut uns leid, sie können sich nicht mehr bewegen. Dann wirst du dir in die Hände beißen, dass du diese Zeit, wo du gesund warst, nicht ausgenutzt hast, Allah zu dienen. Und gleich habe ich eine frohe Botschaft für euch junge Leute. Freut euch darüber, dass ihr Allah liebt und dass ihr Muhammad zu Hassan liebt. Eine frohe Botschaft für unsere Leute. Allah sagt, und hört euch bitte diese Ayat. Hört euch bitte diese Ayat, aber mit Herz bitte. Mit Herz. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und ich übersetze das direkt ins Deutsche. Aber nein, vielmehr liebt ihr das schnell Eintreffende. Das heißt diese Dunya. Der Verdienst an dieser Dunya, die schönen Seiten dieser Dunya, das ist, was ihr wollt. Das schnelle Geld, die schnelle Autos, eine Frau, das, die schönen Seiten der Dunya. Und lasst das Jenseits außer Acht. Es gibt Gesichter, die werden strahlen zu ihrem Herrn schauen. Strahlen. Ja Allah. Der eine ertränkt bis zum Hals oder bis zum Kopf in seinem Schweiß. Und der andere geht stolz, erhobenen Hauptes, ohne Trauer. Zu wem wirst du gehören? Yawm al-Qiyamah. Stell dir mal diese Situation vor. Ein junger Mann oder ein kleines Mädchen, die war gerade 3 Monate alt, ist gestorben. Weder Kraft in den Händen, noch Kraft in den Beinen, noch Zähnen, um irgendwas zu schneiden, noch ein Verstand, um Gutes oder Schlecht zu unterscheiden. Kommt aus ihrem Grab raus und sieht diese Menschen, die alle am Weglaufen sind, kriegt graue Haare von dem, was sie sind. Sie hat keine Sünde begangen. Nix. La ilaha illallah. Und was ist mit demjenigen, der eine große Last auf seinen Rücken trägt? Kommt hier mit Qiyamah, die Sünden haben schon seinen Rücken kaputt gemacht. Sie wollen ihm fast sein Rückgrat brechen. Ein Tag, an dem jeder Mensch, hast du gehört? Eine Frau hat ihr Kind gerade auf die Welt gebracht. Sie lässt es liegen und läuft davon weg. Hast du sowas gehört? Eine Frau? Warum? Weil es ein Tag ist, der schwerer ist als alles, was du dir vorstellen kannst. Und die anderen werden finster sein. Sie haben das Gefühl, dass ihr Rückgrat brechen wird. Aber nein, wenn die Seele das Schlüsselbein erreicht, schau dir diese Situation an. Erlebe diese mit mir. Wir wollen nicht nur einfach hören, wir wollen fühlen. Wenn die Seele auf einmal fängt man an, deine Seele von dir wegzunehmen. Und es wird gesagt, wer kann ihn retten? Guck mal, subhanallah, die Macht von Allah, subhanahu wa ta'ala. Vater und Mutter und Sohn und Tante und alle Menschen und Ärzte, der ist Oberarzt und der ist Fachmann, alle stehen um ihn herum. Alle wollen ihn retten. Allah subhanahu wa ta'ala steht hier, ein ganz einfach. Habt ihr einen Zauberer? Habt ihr jemanden, der ihn zurückholen kann? Um zu zeigen, wie mächtig Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und wenn er entschieden hat, dass ein Mensch von dieser Welt geht, dann wird er gehen. Und da kann der beste Arzt, wenn die besten Ärzte dieser Welt sich versammeln werden, keiner kann ihm helfen. Subhanallah. Und er spürt sicher, dass er sterben wird. Guck mal diese Ayah. Guck mal, wenn der Mensch die Benommenheit des Todes kommt und er sieht mit seinen Augen, das letzte Moment ist, er wird sterben. Er kann nichts mehr ändern. Es ist vorbei. Und das Bein, das eine Bein legt sich um das andere. Manche Gelehrte haben das übersetzt. Ein Unglück über das andere bricht herein. Wal-Iyazubillah. An jedem Tag wird das Treiben zu deinem Herz sein. Guck mal, subhanallah, du kannst nirgends mehr hinlaufen. Du wirst getrieben, gezogen zu Allah subhanahu wa ta'ala. um dich rechtfertigen für das, was du gelebt hast auf dieser Erde. Er hat die Botschaft, La ilaha illallah, hör mir zu. Er hat die Botschaft nicht für echt gehalten, noch hat er gebetet. Er hat nicht gebetet, aber als man ihm gesagt hat, Allah hat gesagt, hat, ach, was erzählt ihr denn da? Allah hat gesagt, Quran. Aber er leugnete und wendete sich ab. Hierauf ging er zu seinen Angehörigen, stolzierend. Stolz. Dieser Stolz, der ihm am Ende zu teuer geworden ist. Es hat ihm das Paradies gekostet. Guck mal, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Wehe dir, ja weh. Abermals wehe dir, ja weh. Meint der Mensch etwa, dass er außer Acht gelassen wird? Denkst du oder denkst du, dass du außer Acht gelassen wirst? Dass du vergessen wirst? Dass man vielleicht auf der Liste deinen Namen nicht eingetragen hat und du kommst durch? Kein Mensch. Aber was Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt, erstmal diese Geschichte über Malik ibn Dinar. Malik ibn Dinar, Jamal ad-Din, Abil Faraj ibn al-Jawzi. Rahimahullah hat eine Geschichte über Malik ibn Dinar in seinem Buch Das Meer der Tränen erwähnt. Und er sagt, ich wollte einen Mann besuchen, zu Hause. Während ich bei ihm sitze, plötzlich wurde er vom Engel des Todes heimgesucht. Plötzlich. Sagt er, plötzlich merke ich, wie viel Schmerzen er spürte. Und dieser Mann, der wurde gelb und rot und der war weg kurz, dann war er wieder da. Als er nochmal wach war und guckte mich an, sagte ich zu ihm, mach Taube! Vollzieh Taube, dein Herr gegenüber! Möge Allah subhanahu wa ta'ala deine Schmerzen lindern und deine Sünden vergeben! Da sagte der Mann, Hayat, Hayat! Hayat, Hayat! Als würde er sagen, träume weiter! Weg mit dem, was du sagst! Sagte, ich wollte schon mein ganzes Leben Taube machen, aber ich habe das nicht ausgelöst. Die Zeit ist vorbei. Da sagte einer zu ihm, der auch da stand, hatte gesagt, seine Chance ist auch abgelaufen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren, dass wir so ein Ende haben. Guck mal, diese Situation. Wallahi al-Azim, Wallahi al-Azim, das Leben ist viel kürzer, als du denkst. Diese Minuten in deinem Leben, die sind gezählt. Und das, was am Ende zählt, das, was du mitgebracht hast. Das, was du mitgebracht hast. Deine guten Taten oder deine schlechten Taten. Und hier so gesagt. Rasul Hassan sagt in einem Hadith, Al-Hakim hat ihn in seinem Mustadrak, hört mir zu, sagte, nutze fünf vor fünf. Fünf Dinge solltest du ausnutzen, nutzen, bevor andere fünf eintreten. Deine Jugend vor dem Alter. Deine Gesundheit vor der Krankheit. Dein Reichtum vor der Armut. Deine Freizeit vor der Beschäftigung. Und dein Leben vor dem Tod. Allahu Akbar. Deine Jugend. Heute ein 20-Jähriger, der zum Hajj geht und das richtig in vollen Zügen genießt, ist nicht wie einer, der mit 70 Jahren zum Hajj geht. Der vielleicht vor Ort macht und sagt, ich setze mich jetzt hin, ich kann nicht mehr. Aber ein junger Mann, der seine Möglichkeiten ausgenutzt hat, er hat Geld, aber er weiß, wo er das ausgeben kann. Er geht zum Hajj und er fühlt sich so vital, so jung. Ali ibn Abi Talib umkreiste die Kaaba siebenmal. Noch einmal siebenmal. Noch einmal siebenmal. Ein Mann kam zu ihm und sagte, was ist mit dir los? Einmal, zweimal, dreimal, bist du nicht müde? Hört mal zu, was er gesagt hat. Und bei Allah, Ali ibn Abi Talib hätte das nicht geschafft, wenn er nicht jung gewesen ist. Oder wer? Sagte er, ich habe einen Mann gesehen, der Tawaf macht und seine Mutter auf seinem Buckel. Und er hat so schöne Bittgebete gemacht, ich wollte eingeschlossen werden in seine Bittgebete. Also bin ich ihm immer gefolgt. Subhanallah. Aber die Jugend ausnutzen und die Gesundheit vor der Krankheit, weißt du warum? Bei mir gibt es Pluspunkte. Stell dir mal vor, jemand war am Beten. Er betet, fastet. Er vollzieht alle Ibadat. Plötzlich fällt er um. Sie sagen, sie können sich nicht mehr bewegen. Sie müssen im Bett liegen. Bei Allah, er kriegt die gleiche Belohnung, als wäre er gesund. Als die Leute zur Schlacht gegangen sind und so viel Mühsal erlebt haben, sagte er, in der Stadt gibt es Leute, keine Bewegung, die ihr gemacht habt und kein Schritt, was ihr gemacht habt, sie haben immer die gleiche Belohnung gekriegt wie ihr. Der Grund, warum sie nicht mit euch gegangen sind, die Krankheit. Subhanallah. Hast du gesehen? Nutze die Gesundheit vor der Krankheit. Weil wenn du krank bist, dann bist du froh. Sagst du, oh Allah, bevor ich krank war, ich war praktizierend. Ich war immer jemand, der gebetet hat. Ich habe gefastet. Und dann kriegst du die gleiche Belohnung, Subhanallah. Und dann dein Reichtum vor dein Armut. Und dazu kann ich nur eins sagen. Viele Leute haben Geld. Sie können Menschen überschütten mit Geld. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich mal bei Mercedes war in Hamburg. Farbe. Brille. Kommt ein Mann zu mir, ich stand vor so einer arabischen Schrift, ich bin am Lesen, sagte zu mir, können Sie Arabisch lesen? Sag ja, ich bin Araber. Sagte, ihr Araber habt ihr eigentlich einen Schaden. So sagte er mir zu mir. Sagte, wieso? Sagte zu mir, ein kleiner Sheikh, 21 Jahre alt, hat die C-Klasse bestellt. In allen Farben. Rosa und Gelb und Rot und Achdar und Ahmar und Asfar. Sagte, ein Auto. Was will er mit diesen ganzen Farben? Stehst du? So viel Geld. Aber er weiß nicht, wohin das. Reichtum? Warum? Reichtum? Zu Hajj zu gehen, jedes Jahr. Fünf Leute, sechs Leute, die nicht in der Lage sind. Ich spende für die. Wir gehen zu Hajj. Wisst ihr, was ein Gelehrter mal gemacht hat? Immer wenn er zu Hajj gehen wollte, ging er in die Moschee. Hat er gesagt, wer hat heute vor, in den Hajj zu gehen? Fünf Leute haben ihre Hände hingehoben, andere haben so den Kopf. Sagte er, du, als wolltest du? Sagte ja, aber es reicht nicht. Sagte, wie viel hast du? Sagen wir so 300. Sagte, tu das in dieser Box. Und du, ich habe nur 400, tu das in dieser Box. Er hat das Ganze gesammelt, ist mit denen zu Hajj gegangen, hat alles für die bezahlt, das Essen, das Trinken, alles. Als sie zurückgekommen von Hajj, hat er jedem sein Geld zurückgegeben. Kein Reichtum. Jede Sadaqa. Sadaqa. Du gibst ein Cent, kriegst du das Zehnfache zurück. Bei Allah geht nichts verloren. Bei Allah geht nichts verloren. Und deine Freizeit von deiner Beschäftigung. Heute die Freizeit. Ah, die Freizeit. Manche können wörtlich 6, 7, 8 Stunden vor dem Fernsehen sitzen. Oder Playstation, tak, tak, tak, fertig, ha? Und er schafft das. Er schafft das aber nicht 5 Minuten oder 10 Minuten in Ruhe zu beten. Allahu Akbar, ohne zu zittern, ohne in den Händen zu kücheln oder irgendwas. Subhanallah. Die Freizeit. Und dann dein Leben vor deinem Tod. Du wirst nicht kurz bevor du stirbst, du bist keine Katze. Man sagt, die hat ja 7 Leben. Nein, du bist ja keine Katze. Es ist nur das eine Leben. Und Allah A'lam, ob das richtig ist, ja, ob das vom Islam hat gesagt, das, weil die Leute das sagen. Damit kann er auch, Abu Jibril hat, da musst du heute schon aufpassen, was du sagst. Und dann wird man ins Grab gelegt und dann kommt diese Situation. Subhanallah. Achte drauf auf das, was ich sage. Das Letzte, was der Mensch von dieser Welt mitkriegt, sind die Geräusche der Schuhe, wenn die Menschen sein Grab verlassen. Das ist diese Dunya, endet bei dem Schuh. Hast du verstanden, was ich gerade gesagt habe? Das Letzte, was du von dieser Dunya mitbekommst, sind die Geräusche der Schuhe dieser Leute, die dich gerade in deinem Grab gelegt haben und weggegangen sind. Das ist diese Dunya, endet am Schuh. Und dann kommt jemand, spricht mit dir und sagt dir, ich bin deine guten Taten, ein guter Duft, ein strahlender Gesicht, wir bleiben mit dir bis zum Ende der Tage. Oder umgekehrt, Wir sind deine schlechten Taten. Ein finsteres Gesicht, ein ekliger Duft, und wir bleiben mit dir bis zum Ende der Tage. Wenn er Jesu will. Hört mir zu. At-Tirmidhi überliefert ein Hadith, in dem er sagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, لَن تَزُولَ قَدَمَ عَبْدٍ حَتَّى يُسْأَلَ عَلْ أَرْبَعَ. Keiner von euch wird durchkommen, bis er nach vier Dingen gefragt wird. Keiner wird durchkommen, bis er nach vier Dingen gefragt wird. Was sind die, Rasulallah? Er wird gefragt über sein Leben, wie er es gelebt hat. Und über seine Jugend, wie er sie verbracht hat. Subhanallah, zwei Fragen. Nein, nein, guck mal, die Jugend ist was ganz anderes. Und das Leben an sich ist was ganz anderes. Und über sein Geld, woher hat es? Und für was hat es ausgegeben? Das Geld, was Allah subhanahu wa ta'ala dir gegeben hat. Für was? Woher hast du das? Ist das halal Geld? Und für was hast du es ausgegeben? Und das vierte? Und über sein Wissen, was hat er damit gemacht? Viele Menschen werden Yawm al-Qiyamah gequält werden, weil sie Wissen hatten über La ilaha illallah und sie haben das nicht umgesetzt. Vier Dinge. Lan tazula qadama abd. Habt diese Situation, du stehst jetzt da, du kommst nicht durch. Dein Leben, deine Jugend, das Geld, woher hast du es? Wo hast du es ausgegeben? Das Wissen, was wir dir gegeben haben, was hast du damit gemacht? Und da solltest du niemals denken, dass Allah subhanahu wa ta'ala etwas entkommt oder entgeht. Niemals. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ. Du solltest niemals denken, dass Allah subhanahu wa ta'ala etwas entkommt oder etwas. Er vergisst nicht. Alles ist niedergeschrieben. Du hast A gesagt, ist geschrieben. An dem Tag und diese Uhrzeit. Al-Bukhari hat gesagt, zwei Gaben, zwei Geschenke von Allah subhanahu wa ta'ala, Gaben von Allah. Viele Leute trügen sich in diesen zwei. Die Gesundheit und die Freizeit. Wenn er gesund ist, kommt die. Komm in den Fajr beten. Gestern, als jemand gehört hat, dass wir Fajr in die Moschee gehen. Was? Ja, Fajr aufstehen, beten ist okay, aber die Moschee? Muss das sein? Bewundern, wie ihr geht in die Moschee. Subhanallah. Und die Freizeit. Viele denken, ich habe genug Zeit. Ich habe genug Zeit. Es gibt Leute, und ich habe euch gesagt, ihr Leben verändert sich in einer Sekunde. Und die Geschichte kennt ihr. Der Mann, der Pierre Vogel begleitet, Ibrahim Abu Najm, wisst ihr, dass er Millionär war? Millionär war er. Er hat sein Geld über Nacht verloren. Über Nacht. Hat er erzählt, er war Millionär. Und er war irgendwo auf Mallorca, nur über das Pilotal im Vergehen. Wir sagen das nicht, um über ihn zu lästern, aber wir sagen das, um eine Lehre daraus zu ziehen. Sagt er, rief mich mein Finanz, was ich was, Verwalter an und sagte zu mir, oder Steuerberater Hans Clemens, und sagte er, Sie haben alles verloren. Subhanallah, alles weg. Und dann, in dem Moment, als die Menschen ihr Grab verlassen, fängt die Abrechnung. Fängt die Abrechnung. Jeder muss sich für seine Taten rechtfertigen, ob das eine kleine Tat oder eine große Tat ist. Deshalb heute, viele von uns, wenn du ihm sagst, lässt das nicht, lässt er nicht, lässt er, ist doch was Kleines. Er geht stehlen, dafür werde ich belangt, wegen dieser Kleinigkeit. Umar ibn Khattab steht mit dem Rasul sallallahu alaihi wa sallam, er will eine Dattel in den Mund nehmen, sagt der Rasul sallallahu alaihi wa sallam, danach werdet ihr Yawm al-Qiyamah gefragt. Umar fängt an zu zittern. Sagt, ja Rasulallah, nach dieser Latte? Nach dieser Latte. Weil er sich alun der Yawm al-Innen, einen Na'im, nach den Gaben, was er gekriegt hat. Sogar dieses, woher kommt sie? Halal? Der nächste bitte. Aisha, radiallahu anha, sagte Rasul sallam, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, wer sich für seine Taten vor Allah rechtfertigen muss, wird bestraft. Sagt Rasulullah, hat aber Allah nicht gesagt, wer sein Buch mit seiner Rechten erhält, mit seiner Rechten erhält, wird eine leichte Verhandlung haben, sagt der Rasul, das ist nur das vorgeführt werden vor Allah subhanahu wa ta'ala. Nur das vorgeführt werden vor Allah subhanahu wa ta'ala. Aber erfreue dich, du Mu'min. Nimm diese Worte. Erfreue dich. Der Mu'min kommt zu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sagt ihm, an jedem Tag hast du dies und dies getan. Ja, ja Allah, du weißt, dir entkommt nichts. Dir entgeht nichts. An jedem Tag hast du diese Sünde begangen. Ja, ja Allah. Er gibt zu. Er gibt zu, dass er dies getan hat. Jetzt kommt die frohe Botschaft. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, in der Dunya habe ich dich nicht danach belangt oder dafür belangt. Und heute vergebe ich sie dir. Allah. Subhanallah. Und heute vergebe ich sie dir. Aber wem gilt das? Dem Mu'min, der nach La ilaha illallah sich gestrebt hat. Und dann, Allah sagt, sie werden in Reihen Allah vorgeführt. Die Menschen werden in Reihen Allah vorgeführt. Achte auf diese Situation. Und ihnen wird gesagt, nun seid ihr zu uns zurückgekommen, wie wir euch zum ersten Mal erschufen. Ihr habt behauptet, dass wir euch zum festgesetzten Zeitpunkt nicht auferwecken und zusammenführen werden. Wenn du heute zu jemandem sagen, der Käfer ist, du wirst sterben. Und du wirst gequält vielleicht im Grab. Und Yawm al-Qiyamah muss dich... Was erzählst du? Was für die Geschichten? Ha? Tausend und eine Nacht, wo habt ihr das denn her? Der Koran ist voll davon. Voll davon. Das Wort Hayhat, Hayhat. Hayhat, Hayhat, lima tu'adun. Und haben gesagt, was labert ihr da? Ihr werdet bestraft werden. In Ruhe in der Rajul. Ha? Er ist nur ein Mann, der erzählt Lügen über Allah subhanahu wa ta'ala. So haben sie über den Propheten gesprochen. Ihr habt behauptet, dass es keinen Zeitpunkt geben wird, wo ihr vor Allah subhanahu wa ta'ala vorgeführt werdet. Und das Buch wird gebracht. Wallah, wenn du diese Eier in Sura 17 zu dem Kaff liest, deine Haare bleiben stehen. Dein Buch wird gebracht, offen. Du brauchst dich gar nicht darum zu kümmern. Alles ist da drin geschrieben. Und du wirst, guck mal, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und du wirst die Übeltäter vor dem, was darin erfasst ist, erschrecken. Und sagen, sie werden sagen, weh uns, wie kann dieses Buch alle Kleinen wie die Großen Sünden oder Übeltaten erfasst haben? Ich habe gedacht, dieses, was ich gemacht habe, alles ist geschrieben. Alles ist da drin gefasst. Nichts ist verloren gegangen. Subhanallah. Und guck mal, wie Allah subhanahu wa ta'ala diese Ayah beendet. Allah tut niemand Unrecht. Allah, damit dein Mensch kommt und sagt, da hat ihr einen Fehler gemacht. Ich habe das nicht getan. Allah ist ein gerechter Gott. Er tut niemand Unrecht. Guck mal, was er sagt. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Allah subhanahu wa ta'ala fügt nicht mal im Gewicht eines Stäubchen, was du vielleicht mit deinem bloßen Auge nicht sehen kannst, Unrecht zu. Subhanallah. Und dann bringt man Jahannam. Guck mal, du musst dir diese Situation vorstellen, Jahannam, festgemacht an 70.000 Seilen. An jedem Seil 70.000 Engel. Jahannam, wenn die Menschen sieht in ihrer Angst, was machen die? Sie laufen weg. Und Jahannam sieht das, sie fängt an zu seufzen und Geräusche zu machen, als wären sie zornig. Warum? Weil Allah an diesem Tag sehr zornig ist. Und ihr kennt diesen langen Hadith über die Fürsprache. Die Propheten, Ibrahim und Nuh und Isa, sie laufen weg. Kommen die Menschen. Du bist der Prophet Allahs und er hat dich gewählt. Halt Fürsprache für uns. Ibrahim a.s. sagt, ich habe drei Lügen gelogen. Adam a.s. sagt, ich habe vom verbotenen Baum gegessen. Geh zu jemand anderem. Guck mal, was für eine Angst. Und die sagen, Allah. Allah heute wird so zornig sein wie noch nie zuvor. Allah wird heute so zornig sein wie noch nie zuvor. Deshalb der Mensch heute, der auf dieser Erde lebt und er tut Sünden, er denkt, Allah sieht ihn nicht. Aber Allah subhanahu wa ta'ala ist Halim. Sabur, er hat Geduld. Die kannst du dir gar nicht vorstellen. Warum? Weil er hat dir vorbereitet für am Ende der Tag. Du wirst dafür gerade stehen. Und guck mal, dieser Aufruf in Surat Qaf, diese Ayah solltet ihr euch mal lesen, diese Surah. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِمْ تَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ. لا إله إلا الله. An jedem Tag werden wir Jahannam fragen, hast du genug? Bist du voll? Sie sagt, Herr, mehr davon. Ich habe noch genug Platz für die Übeltäter. Viel bringt noch mehr. Subhanallah. Und guck mal, das Höllenfeuer, viele von uns fehlt ja die Vorstellung. Wallahi, ich habe einen jungen Mann in Palästin erlebt. Und das ist ein Freund von meinem Bruder. Er hat so eine schöne Stimme, um Koran zu rezitieren. MashaAllah. Das ist eine Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala. Dieser Mann, wenn er Koran liest, jede Stelle, in der Höllenfeuer erwähnt wird, kann dieser Mann nicht mehr lesen. Warum? Er erlebt diese Situation. Höllenfeuer. Guck mal, eine Kerze. Ich will nur das an deiner Hand machen. Da wirst du schreien. Da wirst du. Guck mal, Rasul Hassan sagt zu seinen Freunden, zu seinen Sahaba, das Feuer vom Jahannam ist 69 Mal stärker als das, was ihr hier auf der Erde habt. Die Sahaba haben gesagt, ja Rasulallah, bei Allah, das Feuer, was wir hier auf der Erde ist doch genug. Hast du mal ein Feuer gesehen in Portugal, wie die ganzen, diese Waldbrände, das frisst alles weg. Hast du mal einen Menschen gesehen, der vielleicht eine Sekunde oder zwei Sekunden einem Feuer ausgesetzt war? Was das Feuer mit seiner Haut und mit seinem Körper gemacht hat? Was meinst du, ein Feuer, was 69 Mal stärker ist, als das, was wir hier auf der Erde haben? Vorbereitet für die Übeltäter. Und Rasul Hassan sagt in einem Hadith, der Mann, der die einfachste Strafe auf dieser Erde erwartet, ist ein Mann. Man tut zwei glühende Steine unter seinen Füßen, sein Kopf kocht davon. Und er denkt, das ist die schlimmste Strafe, dass keiner so schlimm bestraft worden ist wie er, aber es ist die leichteste Strafe. Subhanallah. Du solltest wissen, alles ist klar und deutlich. Der Weg ist klar zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wer im Gewicht eines Stäubchen Gutes tut, er wird es sehen. Wer im Gewicht eines Stäubchen Schlechtes tut, wird es sehen. Hast du Gutes getan? Du wirst zu den Glücklichen gehören, ja, und klären. Hast du Schlechtes getan? فَلَا تَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَ. Dann solltest du dir nur selbst Vorwürfe machen. In diesem Moment achtet auf diese schöne, jetzt ist eine schöne Zeit. In diesem Moment, wo die Menschen weglaufen, die Menschen ertrinken in ihrem Schweiß, Menschen laufen weg, kommt eine Gruppe von Menschen. Weder Angst noch Trauer ist ihnen anzumerken. Sie werden unter dem Schatten Allahs subhanahu wa ta'ala beschattet. 7 Sorte von Menschen werden Yawm al-Qiyamah unter dem Schatten Allahs subhanahu wa ta'ala beschattet. Willst du hören, welche das sind? Der erste unter ihnen, ein gerechter Herrscher. Ein Herrscher, der sein Volk, er ist wahrhaftig zu ihnen, er kümmert sich um ihre Angelegenheit, also er ist gut zu ihnen und sie sind zufrieden mit ihm. Er hat es verdient, Yawm al-Qiyamah unter dem Schatten Allahs beschattet zu werden. Er braucht keine Angst und keine Trauer zu haben. Der zweite, ein junger Mann, das ist eine Botschaft für euch junge Leute. Ein junger Mann, der im Gehorsam zu Allah aufwuchs, Allahu Akbar. Subhanallah. Hast du die Schönheit erlebt? Ein junger Mann, der Allah gegenüber gehorsam war. Er ist den Fittern entkommen. Als eine schöne Frau ihn ansprach, hat er Nein gesagt. Als man ihm falsches Geld oder gestohlenes Geld angeboten hat, als man ihm die Dunya zu Füßen gelegt hat, hat er sich umgedreht und hat gesagt, ich fürchte mein Herr. Ein junger Mann. Der dritte ist ein Mann. Ja, diese Stelle liebe ich. Weil viele Menschen, denen fehlt das an dieser Stelle. Ein Mann erwähnte Allah subhanahu wa ta'ala in Einsamkeit, so kamen ihm die Tränen. Allahu Akbar. Hast du die Schönheit gesehen? Du bist alleine zu Hause. Weder dein Vater, deine Mutter, dein Freund, deine Frau, dein Kind wissen, was du machst. Du sitzt in deinem Zimmer. Und du hast gedacht über diese schwarze Zeit, die du gelebt hast. Freundin, Disco, gestohlen, schlechte Freunde. Und plötzlich gehörst du zu denjenigen, die beten, die sich mit dem Koran beschäftigen. Und dann spürst du diese Dankbarkeit. Du willst Allah dankbar sein. Dann kommen dir die Tränen, weil du glücklich darüber bist, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich gerettet hat. Allah. Ein Mann erwähnte Allah in Einsamkeit. So kamen ihm die Tränen. Und es gibt ein Hadith, in dem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, ein Mann, dessen Augen für Allah getränt haben oder sind, wird das Höllenfeuer ihn nicht erfassen. Allah. Siehst du, wie teuer die Tränen sind? Eine Träne. Wer schenkt mir Augen, damit ich vor Allah weinen kann? Wir weinen heute für viele Sachen. Für Geld. Für Dunya. Aber wenig Menschen sind in der Lage, für Allah zu weinen. Subhanallah. Subhanallah. Es erinnert mich an diese Geschichte, wo dieser Mann zu seiner Frau kam und fand sie im Wohnzimmer weinend. Da läuft er in die Küche, holt ein Tuch und sagt zu ihr, weinst du wegen der Dunya oder wegen der Akhira? Hat sie gesagt, wegen der Dunya. Ich wollte etwas kaufen, da war es weg, also ist sie am Heulen. Da wischte er ihre die Tränen weg und sagte er, bewahre deine Tränen für Allah. Der eine Träne davon kann dich hier um die Qiyamah retten. Hast du gesehen, Allah, der Allmächtige, der Himmel und Erde und alles, was dein Auge sieht, der Allmächtige gibt sich zufrieden mit einer Träne, die du vergisst, um seine Zufriedenheit zu erlangen. Aufrichtigkeit. Bei Allah geht nichts verloren. Subhanallah. Und ein Mann unter diesen, er spendete, guck mal, er spendete, so, dass seine Rechte von seiner Linke nichts wusste. Hast du die Schönheit gesehen? Ein Mann, der hat seine Spende so geheim gehalten, dass seine Rechte von seiner Linke nichts wusste. Sie hat das nicht mitgekriegt, wie er das Geld gegeben hat. Wo die Leute heute ja Augendienerei. Er kommt und die Moscheen heute nur Allah subhanahu wa ta'ala ihnen vergeben. Ist egal, woher das Geld kommt. Hauptsache die Kassen werden voll. Hauptsache die Kassen werden voll. Ich hab's in Forstin erlebt. Einer ist bekannt dafür, dass er mit Drogen handelt. Kommt er da rein in die Moschee, hatte den auf dem Tisch 20.000 Dollar hingelegt. Komm auf die Tisch, ich sag Allah, Heiler. Alaikum Salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dieses Geld ist nicht gut für die Moschee. Aber ist egal, Hauptsache Geld. Hauptsache die Kasse fühlt sich. La ilaha illallah. Hört mal zu. Wer Taube macht, wer seine Jugend ausnutzt, um immer wieder für seine Taten um Vergebung zu bitten, hört mal zu. Wenn der Abt Taube macht und seine Taube angenommen wurde und er steht nachts auf, um seinen Schöpfer zu rufen, machen die Engel ein Licht an und hängen es zwischen Himmel und Erde. Da kommen die Engel und fragen, warum dieses Licht? Was ist das? Sagen sie, ein Abt hat sich heute mit seinem Schöpfer versöhnt. Allahu Akbar. Subhanallah. Guck mal, diese Freude, dass ein Mensch zurück zu Allah kehrt. Allah mag es nicht, wenn die Menschen von ihm wegläufen. Guck mal, was er sagt. Alaysa Allahu bikafin abda? Reicht Allah subhanahu wa ta'ala seinem Diener nicht? Reicht er nicht? Er reicht subhanahu wa ta'ala. Eine Geschichte. Ein Drogenhändler war im jungen Jahr, so 23, 24. Das schnelle Geld, haben sich so zu viert, zu fünft mit Drogen. Das Geld wurde viel und so. Und Übermut, Hochmut, weil keiner sie erfassen konnte. Ja, hat er gesagt, so an einem Tag wollte er sich mit drei, vier Leuten treffen, um ihnen Drogen zu verkaufen. Hatte er ein Kilo Heroin, geht er in die Nähe von einer Moschee. Und plötzlich sieht er Hunderte von Männern und Frauen mit Niqab, mit Hijab, Mann mit Bart und so, alle gehen in alle Richtungen. Wer sind diese Leute? Fragt er. Sagt er, sind Muslime, das ist doch ein Muslim. Sagt er, ich weiß nichts über den Islam, also ich beschäftige mich nicht damit. Zum ersten Mal nimmt er das wahr. Sagt er, warum kommen so viele? Sagt er, ja, gleich kommt ein Gelehrter, er wird einen Vortrag geben. Sagt er, verkauft er was? Sagt er, nein, er ist Wissen, also er macht einen Vortrag. Sagt er zu seinen Freunden, wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Lass uns mal reingehen und gucken, was dieser Mann erzählt. Kann uns ja nicht schaden. Ha? Und so sind wir von den Augen der Polizei weg. Er geht rein, setzt sich hin und subhanallah, an diesem Tag hat der Scheich über den Tod des Propheten Muhammad s.a.w. gesprochen. Und er hat das so bewegend erzählt, dass dieser Mann kam in die Tränen. Sagt, was mache ich eigentlich hier? Drogen, das und das. Sagt er, du, wie kann man beten? Sagt er, wie kann man beten? Sagt er, ich habe noch nie in meinem Leben gebetet. Sagt er, ja, du musst aber erstmal, sagt er, kein Problem. Er ist in die Moschee gegangen, hat sich geduscht, Ghusl gemacht. Die Heroin, was in seiner Tasche war, hat er ins Wasser geschüttet, leer gemacht und fängt an zu beten. Jetzt die Leute, die mit ihm verabredet sind, um Heroin zu kaufen, sehen ihn aus der Moschee rauskommen, voll Tränen. Leblos zum Hallen. Sagte, wo warst du? Sagte, ich will mit euch nie wieder zu tun haben. Wo ist Kilo Heroin? Sagte, ich will mit euch nichts zu tun haben. Ich habe heute verstanden, warum ich überhaupt erschaffen worden bin. Und diese drei Leute sind auch mit ihm in die Moschee gegangen und sind heute Leute, die Dawa unterstützen. In Imam Ahmed ibn Hanbal sagte er einen schönen Satz. Hat er gesagt, wundere dich nicht über den Verlierer, wie er verloren hat. Ha? Derjenige, der verloren hat oder ein schlechtes Ende hatte, wundere dich nicht. Aber wundere dich über den Geretteten, wie er gerettet wurde. Subhanallah. Und wenn wir reden, jeder mit sich selbst, sollte sich die Frage stellen, wer bin ich? Was tue ich? Wie viel Unrecht habe ich verbreitet? Wie bin ich zu meinen Eltern? Wie bin ich zu meinem Bruder? Wie bin ich zu meinem Vater? Wie bin ich zu meiner Mutter? Vielleicht sind viele Menschen, die sind, oder einige Menschen, oder mein Nachbar, ist arm geworden wegen mir. Und vielleicht ist mein Vater gestorben, voller Trauer, wegen mir. Und vielleicht meine Mutter seit drei oder vier oder fünf Jahren ist, die frisst sich ihren Zorn von ihnen über mich. Vielleicht hat mich jemand seinen Reichtum weggenommen. Dieses Kleine, was er gespart hat, habe ich ihm gestohlen. Wer bin ich? Bin ich in Ordnung mit der Schöpfung? Jedes Lebewesen auf dieser Erde hat Anrecht auf Leben, sogar die Kakerlake. Du hast kein Recht darauf, auf sie einfach so zu treten. Sie hat dir nichts getan. Allah hat sie erschaffen, sie hat das Recht verliehen. Und guck mal, damit du diese Geschichte hörst und siehst. Ich möchte heute behaupten, es gibt Menschen, Und natürlich im Koran ist das bestätigt. Aber es gibt Menschen, sie sind Shayatin auf dieser Erde. Shayatin. Eine Frau, eine junge Frau, 21 Jahre alt, hat einen Unfall gehabt. Sie lag auf der Straße, ihre Klamotten zerrissen. Ihr Kleid hat sich irgendwo verfangen, so, sie lag nackt. Ein paar junge Männer mit ihren Handys filmen sie. Diese Frau, nachdem sie erwacht und sieht, was sie da gemacht haben, sie hat so bitter geweint, bis sie gestorben ist. Das war so ein Schock für sie. Eine gläubige Frau mit Kopftuch und die liegt nackt auf der Straße und ein paar Glotzer filmen sie noch. Wallahi azim, jemand, der ein Körnchen Herz in seiner Brust hat, hätte seine Jacke ausgezogen und hätte diese Frau gedeckt. Aber die Herzen, es gibt Shayatin unter uns. Shayatin unter uns. Und guck mal diese Geschichte von einem Mädchen. Und die ist passiert in Ägypten, weil er so gelernt hat, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Es gab einen Mann, der war so eine Art Hakim. Also er hat sehr, sehr viel Macht in der Regierung. Und er hat sehr viel Geld gehabt. Und er hat wirklich was zu sagen. Wenn er nur mit dem Finger gezeigt hat, dann sind Menschen gerannt. Er hatte immer Arbeiterinnen bei sich. Keine Arbeiterin hat das länger als eine Woche ausgehalten bei ihm. Warum? Weil er war so brutal. Er hat auf die Frau, auf diese Mädchen eingeschlagen, wie ein Irrer. Keine hat das länger als eine Woche ausgehalten. Sie rief ihren Vater, ihre Mutter, komm, holt mich raus. Und eines Tages bringen sie ein kleines Mädchen. Ein Mann bringt seine Kleine, er ist arm. 11 Jahre alt. Baba, bitte lass mich nicht allein. Keine Barmherzigkeit. Er will das Geld. Er hat die Rufe seiner Tochter ignoriert. Hat das Kind da gelassen. Da fängt eine bittere Geschichte von 10 Jahren Quälerei und Misshandlung. Diese Leute haben mit dem Mädchen, sie haben sie mit Stromschlägen, sie haben sie in der eisigen Kälte auf dem Boden schlafen lassen. Sie haben sie vom verdorbenen Essen essen lassen. Sie haben sie geschlagen, sie haben sie festgebunden, sie haben sie angekettet wie ein Hund. 10 Jahre lang. Und dieses Mädchen hat immer versucht zu fliehen. Sie hat immer versucht zu fliehen. 6 Mal waren das eine Zahl. Und es hat nicht mal einen Tag gedauert. Er musste nur telefonieren. Seine Leute haben das Mädchen zurückgeholt. Und der Vater hat mitgekriegt, was mit seiner Tochter ist. Aber ihm interessierte nur das Geld. Diese Misshandlung ging so weit, dass das Mädchen nicht mehr richtig sehen konnte. Und dann ging sie dann einkaufen. Dann hat sie immer schlechte Sachen gekauft und so. Die Leute haben gesehen, ihre Situation hat sich immer verschlechtert von Tag zu Tag, bis sie ihr Augenlicht verloren hat. Was will man mit einer, die behindert ist, Astaghfirullah azim, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Aber in ihren Augen hat man sie auf der Straße geschmissen. Sie 2, 3 Tage auf der Straße, irgendjemand hat sie gesehen, blind, verloren. Hat man sie in einem Heim für Blinde gebracht. Jetzt der Mann, dieser brutale Amokläufer, ist älter geworden. Irgendwann ist er in Rente gegangen. Diese Situation für ihn, dass er nicht mehr gebraucht wird, hat ihn in den Wahnsinn gebracht. Getrieben. Er ist verrückt geworden. Man hat ihn in eine Irrenanstalt gebracht. Jetzt guck mal, wie Allah subhanahu wa ta'ala manche Menschen ihr Recht zurückgibt. So wollte Allah subhanahu wa ta'ala, dass sein Sohn erwachsen wird. Er hat geheiratet. Da kommt das erste Kind. Das erste Kind hat eine Sehbehinderung. Er ist blind. Jetzt kommt ein Film. Ja? Blind. Das Mädchen wurde blind. Hat das damit zu tun? Hat das nichts damit zu tun? Die Frau sagt, sie erzählt die Geschichte. Kriegen wir das jetzt zurück von Allah? Der Arzt hat gesagt, hören Sie mal, das hat weder mit Schicksal noch mit irgendwas zu tun. Dieses Mädchen hat einfach eine Krankheit. Sie ist blind. Nach zwei Jahren Oberredung, die Mutter, bitte noch ein Kind. Und ich möchte mich freuen über ein zweites Enkelkind und. Der Arzt hat sie dazu ermutigt, kommt das zweite Kind. Das erste, was gefragt worden ist, als das Kind geboren wurde, wie sieht es mit dem Augenlicht? Spitze, super. Sitte alle Sitte. Ha? Nach 6 Monaten erkrankt das Kind und verliert sein Augenlicht. Diese Frau hat jetzt verstanden. Die hat gesagt, jetzt weiß ich, worum es geht. Allah subhanahu wa ta'ala will es uns allen zahlen. Hat gesagt, ich gehe jetzt und suche dieses Mädchen. Ging über die Straße. Wochenlang hat sie nach diesem Mädchen, die hat jedes Haus. Ich suche ein folgendes Mädchen, habt ihr nicht gesehen? Mit Bildern, mit. Bis jemand wusste, wo das Mädchen ist. In dem Heim. Was für eine schwere Situation. Jetzt kommt diese Frau. Achte mal darauf, bitte. Diese, die jahrelang, 10 Jahre lang dieses Mädchen gequält hat, als sie gesehen hat, sagte Salam alaikum. Sagte, ich bin die Frau so und so. Kannst du dir das vorstellen? Was für eine Gänsehaut, was das für ein Gefühl ist? Nachdem ich jetzt gerettet bin, nachdem ich unter Menschen bin, wo es mir gut geht, wo mich niemand quält, steht diese Frau wieder vor mir. Sagte, ich bin es. Jetzt hat sich bei diesem Mädchen ein Film abgespielt. Kennst du diese ganzen Misshandlungen, die Stromschläge, das verdorbene Essen, das Liegen auf dem Boden? Subhanallah. Alles hat sich abgespielt. Diese Frau, die hat gezittert. Das Mädchen war in dem Alter jetzt, glaube ich, 21 Jahre alt. Die hat schon gezittert vor dieser Frau. Sagte zu ihr, guck mal, subhanallah, wenn Allah subhanahu wa ta'ala Menschen prüft, und was macht er mit ihnen? Er gibt ihnen diese Medizin, diese Bälle aufzuhalten. Es passiert ihm eine Katastrophe, aber Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihm so viel Geduld, um zu sagen, Alhamdulillah. Hat sie ihr gesagt, meine Tochter, vergib zu mir? Hat sie gesagt, ich vergebe dir. Subhanallah. Subhanallah. Guck mal, Sulaiman alayhi salam geht spazieren, sieht zwei Vögel auf dem Baum. Da sagt der eine Vogel zum anderen, wer keine Barmherzigkeit zeigt, wird auch keine bekommen. Subhanallah. Da hat sie gesagt, guck mal, wir haben zwei Kinder bei uns, die sind blind. Und wir wollen, dass du zu uns ziehst, dass du mit denen lebst. Ich möchte dich dafür entschädigen, für das, was ich dir angetan habe. Diese Geschichte ist so heftig. Und ich sage, wenn wir hier darüber reden, über Yawm al-Qiyamah und dass vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen und dass wir uns für unsere Taten rechtfertigen müssen. Und guck mal, ein Mu'min, Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, steht vor Al-Kaaba. Vor Al-Kaaba, er kennt die geschützte Gebetsstätte. Allah nennt die. Al-Bayt al-Haram. Und es gibt viele. Al-Bayt al-Amin. Gibt viele Namen. Steht da und sagt bei Allah, ich weiß, was für eine Stellung du hast bei Allah subhanahu wa ta'ala. Aber die Stellung des Mu'mins ist bei Allah höher als bei dir. Als deine Stellung. Und guck mal, kommt dieserjenige Yawm al-Qiyamah und muss sich dafür rechtfertigen, dass er einen Mu'min, der La ilaha illallah gesagt hat, gequält hat und misshandelt hat. Subhanallah. Und guck mal, und damit beende ich, sagte Rasul sallam einmal zu seinen Sahaba, und da sollten wir auch vielleicht aufmerksam werden, sagte er, Atadouna min al-Muflis, wisst ihr, wer der Pleitegehende, jemand, der wird pleite gehen, wisst ihr, wer pleite geht? Haben sie gesagt, ja Rasulallah, al-Muflisu, man la dinar lahu, wa la dirham. Der Muflis, derjenige, der pleite ist, der hat weder ein Dinar noch ein Dirham. Weder ein Euro noch ein Cent. Sagte, nee. Ein Muflis ist derjenige, der Yawm al-Qiyamah kommt. Und guck mal, was er mitgebracht hat. Er kommt nicht mit leeren Händen. Mit Gebet, mit Fasten, mit Sadaqat, mit Birr al-Walidain, wie heißt das nochmal, Spenden, all diese Sachen. Jetzt gibt es Menschen, denen er schlecht getan hat. Rasul sallallahu alaihi wasallam, er hat den beschimpft und er hat den ungerecht behandelt und hat dem Unrecht zugefügt. Dann kommen diese Menschen, warum? Weil viele Menschen heute nutzen ihr Leben nicht, sich mit den Leuten, mit denen sie Ärger haben, das in Ordnung zu bringen. Guck mal, diese Zeit, wenn die Leute heute zum Hajj gehen. Derjenige, der vor der Hajj geht, sollte es in Ordnung bringen mit allen Leuten. Auch wenn das sein verhasster Nachbar ist. Tu das und Allah subhanahu wa ta'ala nimmt das an. Aber was passiert? Weil dieser Mann lebte sein Leben in Saus und Braus und machte sich keine Gedanken darüber. Was passiert? Kommt der eine und der eine und der eine, nehmen von seiner Hassanat, nehmen von seiner Hassanat, nehmen von seiner Hassanat, er hat keine Hassanat mehr, wird von ihnen schlechten Seiten genommen und auf seinem Konto getan. Er hat nichts mehr vorzuweisen als Gutes, wird er ins Hölle voll geworfen. Vermöge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen beleben und erwecken. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Standhaftigkeit schenken. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir unsere Schaitan besiegen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir zu denjenigen zählen, die Yawm al-Qiyamah strahlende Gesichter haben. Und volle Freude Allah subhanahu wa ta'ala anschauen. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك